Abschnitt 3 aus In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten von Paul Heise. Die schöne Abigail, Teil 3. So ging das Jahr zu Ende. Wir hatten weder einen Weihnachts- noch einen Neujahrsgruß ausgetauscht. Im Februar wurde ich verwundet und nach Mainz transportiert. Wie ich in dem Hause, in welchem ich wochenlang die liebevolle Pflege fand, die kennenlernte, die im nächsten Jahr meine Frau wurde, gehört nicht hierher. Das Wort, das unser Schicksal entschied, war noch nicht zwischen uns gesprochen worden. Wir wussten nur, dass wir einander fürs Leben gefunden hatten. Da kam eines Tages ein Brief Abigails. Sie habe in der Zeitung von meiner Verwundung gelesen und frage bei mir an, ob sie und die Mutter kommen sollten, mich zu pflegen. Von bräutlichen Gefühlen keine Spur. Ein Brief, dessen Inhalt aus dem unpersönlichsten Gebot allgemeiner Nächstenliebe hervorgegangen sein konnte. Vielleicht hatte die Mama ihn diktiert. Aber musste die Tochter so sklavisch nachschreiben? Ich bat Helene, der ich damals zuerst von meinem nun gelösten Verhältnis erzählte, in meinem Namen für das freundliche Anerbieten zu danken. Es fehlte mir nichts und ich sei in der besten Pflege. Das war das letzte Lebenszeichen, das ich von meinem angebeteten Bild ohne Gnade erhielt. Ein allerletztes, das im Herbst 71 von mir ausging, die Verlobungsanzeige, kam als unbestellbar aus München zurück. Als ich kurz darauf selbst wieder nach Hause kam, erfuhr ich, die Damen seien schon vor dem Einmarsch der siegreichen Truppen fortgezogen. Niemand wisse wohin, vielleicht nach Österreich zurück auf ihren Landsitz. Doch schon im nächsten Jahr drang das Gerücht zu uns, die schöne Abigail habe sich ebenfalls vermählt, mit einem hochbejahrten, reichen Norddeutschen, der sie in einem Badeorte kennengelernt. Übrigens ein feiner und überall hochgeachteter Mann, großer Kunstfreund und Besitzer einer ausgewählten Gemäldesammlung neuerer Meister, der das schöne Fräulein wohl mehr als eine Zierde seiner Galerie, ein atmendes, plastisches Kunstwerk, sich angeeignet habe, da er 35 Jahre älter sei und von schwerem, gichtigen Gebrechen geplagt. Dass der kalte Fisch, wie man Abigail nannte, sich nicht lange besonnen habe, eine solche Heirat einzugehen, schien niemand zu verwundern. Seitdem habe ich nie wieder ein Wort von ihr gehört. Der Ort, wo sie lebte, war mir nicht im Gedächtnis geblieben, nur den Namen Windham hatte ich behalten. Und nun las ich ihn in dem Lokalblatt, das ich ahnungslos überflogen hatte, und konnte nicht zweifeln. Es war ihr Gatte, von dessen Bildergalerie hier die Rede war. Ich rief den Kellner und fragte, ob er mir Näheres von dem Besitzer dieser Galerie und seiner Familie sagen könne. Er wusste nicht mehr, als dass Herr Windham vor etlichen Jahren gestorben sei und seine Sammlung der Stadt vermacht habe. Ob er eine Frau gehabt, könne er nicht sagen. Vielleicht wisse es der Wirt. Der sitze aber in seinem Privatzimmer mit ein paar Freunden beim Skat und liebe es nicht, dabei gestört zu werden. Ich verbat das auch und suchte mir vorzureden, dass ich durchaus kein Interesse daran hätte, ob eine Frau Abigail Windham als Witwe in dieser Stadt lebe oder etwa mit ihrer Mutter wieder auf dem steirischen Landgut. Was war mir diese alte Flamme? Ein Bild und ein Name. Und vielleicht war auch das Urbild in diesen 11 Jahren stark verblichen oder nachgedunkelt und ein Wiedersehen konnte keinem von uns erwünscht sein. Lassen Sie mich gestehen, dass auch ein nie ganz unterdrücktes Gefühl eigener Verschuldung sich wieder in mir regte. Im Grunde, was hatte ich ihr vorzuwerfen? Sie hatte nur nicht gehalten, was sie nie versprochen hatte, was ihrer Natur nun einmal versagt war. Wer weiß, wenn ich mich auf ihr einfaches Wort verlassen und alles der Zukunft anheimgestellt hätte, wäre der zarte Keim einer Neigung zu mir am Ende wirklich kräftig zur Blüte gediehen, und ein so langsam erschlossenes Herz hätte doch wohl keinen geringeren Wert gehabt als eines, das über Nacht sich entscheidet. Nein, es war ein schnöder Wankelmut gewesen, mich plötzlich von ihr abzuwenden. Freilich, ob ich mit ihr so glücklich geworden wäre wie mit meiner armen Helene? Aber darauf kam es nicht an. Ich hatte ihr meine Treue gelobt, und was eine Übereilung gewesen, als Ehrenmann war ich verpflichtet, sie nicht im Stich zu lassen. Ähnliche Betrachtungen hatte ich im Lauf der letzten Jahre mehr als einmal angestellt und sie immer mit Sophismen zurückzudrängen gesucht. An jenem Abend gewannen sie eine solche Macht über mich, dass ich in sehr trübseliger Stimmung dasaß, einen bitteren Geschmack auf der Zunge, den selbst der edle Wein nicht wegspülen konnte. Darüber war es spät geworden. Die Spieler hatten das Lokal verlassen, nur eine einzige Schachpartie zog sich hartnäckig in die Länge. Ich brach endlich auf und merkte nun erst, dass schwerer Wein und schwere Gedanken nicht gut zusammen taugen, denn der Kopf brannte mir und am Herzen fühlte ich einen lästigen Druck. Das besserte sich aber, als ich in die linde Nachtluft hinaustrat und meinen wohlbekannten Weg nach dem Gasthof einschlug. Keiner Menschenseele begegnete ich als einem Nachtwächter, der in dieser altertümlichen Stadt noch mit Spieß und Laterne die Runde machte, damals wenigstens. Die Laterne war überflüssig, denn ein zauberhafter Mondschein lag auf den Dächern und Gassen und ließ die krausen Ornamente der alten Erker und selbst die Inschriften über den Haustüren taghell hervortreten. Die Nacht war so wundervoll, dass ich noch einen weiten Umweg machte, ehe ich mich entschloss, mein Zimmer aufzusuchen, das über Tag ziemlich schwül gewesen war. Hoffentlich hatte das Zimmermädchen die Fenster offen gelassen. So erreichte ich das Hotel, fand die Tür noch angelehnt, den Portier aber in seiner Zelle in tiefen Schlaf gesunken. Ich gönnte ihm seine Ruhe, zumal ich den Zimmerschlüssel hatte stecken lassen. Den Weg zur Treppe hinauf konnte ich auch bei dem schläfrigen Gaslicht ohne Führer finden. Ich hoffte, einen langen Schlaf zu tun, denn ich fühlte eine bleierne Müdigkeit in allen Gliedern. Als ich aber meine Tür öffnete, sah ich etwas, das plötzlich alle träumerische Dumpfheit von mir nahm und mich in einem jähen Ausruf der Überraschung an die Schwelle festbannte. Die beiden Fenster des Zimmers gingen nach einem freien Platz hinaus und ließen das grelle Mondlicht breit hereindringen. Desto dunkler war es in der hinteren Ecke, wo das Bett stand, und gegenüber an der anderen Wand bei dem Sofa. Und doch sah ich deutlich, dass jemand auf dem Sofa saß, eine schwarz gekleidete Frauengestalt, nichts Helles an ihr als das Gesicht. Das sah unbeweglich aus einem schwarzen Schleier hervor, der von einer Hand unter dem Kinn zusammengehalten wurde, während der andere einen Blumenstrauß gegen das Gesicht hielt. Sie musste ihn aus dem Glase genommen haben, das auf dem Tisch vor dem Sofa stand. Ein paar Rosen und Jasminblüten, die mir die Frau meines Freundes nach Tische in ihrem Garten gepflückt hatte. Auch bei meinem Eintritt regte sich die verhüllte Gestalt nicht im Mindesten. Erst als ich mich ermannte und dicht an den Tisch trat, die Worte versagten mir, ich traute noch immer meinen Augen nicht, hob die Fremde den Kopf, den sie auf die Lehne des Sofas hatte zurücksinken lassen, und ich sah nun trotz der Dunkelheit ganz deutlich zwei große, graue Augen auf mich gerichtet. Abigail. Die Gestalt blieb ruhig sitzen. Sie schien durchaus nicht verlegen, an diesem Ort, zu dieser mitternächtigen Stunde, sich mir gegenüber zu befinden. Nur die Hand mit den Blumen ließ sie in den Schoß sinken. Dann, nach einer Weile, hörte ich sie sagen, die Stimme klang mir unheimlich fremd. Kennen Sie mich wirklich noch? War alle Mühe, die Sie sich gegeben haben, mich zu vergessen, umsonst? Nun, das macht Ihnen alle Ehre. Ich sehe, dass ich Sie doch richtig taxiert habe. Abigail, rief ich wieder, ist es denn möglich? Sie hier? Wie kommen Sie in dieses Zimmer zu so ungewohnter Zeit? Ich hatte mich jetzt an das Halbdunkel gewöhnt und sah deutlich, dass ein kalter, lauernder Zug ihren Mund entstellte. Übrigens erschien sie mir schöner, als ich sie im Gedächtnis hatte, nur blasser, und die Brauen zogen sich zuweilen schmerzlich zusammen. »Wie ich hierher gekommen bin?« erwiderte sie langsam, mit einer etwas heiseren Stimme, wie jemand, der einsam lebt und das Sprechen oft tagelang nicht mehr übt. »Das ist sehr einfach. Ich hörte, Sie seien hier auf kurze Zeit. Dass Sie mich nicht aufsuchen würden, wusste ich. Da musste ich mich wohl entschließen, zu Ihnen zu kommen. Den Weg hierauf zeigte mir freilich niemand. Der Portier schlief. Aber ich las Ihren Namen auf der schwarzen Tafel unten und dabei die Nummer Ihres Zimmers. Da war ich so frei, mich hier häuslich niederzulassen, um Sie zu erwarten. Ich möchte doch gern, da ich jetzt so einsam bin, mein Mann ist vor 3 Jahren gestorben, einen alten Freund wieder einmal begrüßen. Sie wissen, en revient toujours. Freilich, so ein Aber, Revenant, macht eine traurige Figur. Aber wenn ich hässlich geworden bin, Sie dürfen mir's nicht vorwerfen. Sie sind ja schuld daran. Doch davon wollen wir jetzt nicht reden. Man muss sich das bisschen hübsche Gegenwart nicht durch unliebsame Rückblicke verderben. Noch immer fand ich kein Wort. Was ich aus dem ganzen Abenteuer machen sollte, war mir rätselhaft. Abigail, die ich so stolz und zurückhaltend gekannt hatte, jetzt hier um Mitternacht auf meinem stillen Gasthofzimmer, nur um mich wieder zu begrüßen. »Es ist so dunkel hier«, stammelte ich endlich. »Erlauben Sie, dass ich Licht mache.« »Nein, lassen Sie«, fiel sie mir ins Wort. »Es ist hell genug, dass wir unsere Augen sehen können, und weiter bedarf es nichts. Ich bin eitel, müssen Sie wissen. Sie sollen nicht auf meinem Gesicht die Spuren der vielen Jahre sehen, die seit unserem letzten Begegnen verflossen sind. Ich habe die Zeit nicht gerade sehr lustig zugebracht. Wenn Sie mich nicht hätten sitzen lassen, wäre ich vielleicht vergnügt gewesen. Und wer sich glücklich fühlt, altert nicht.« »Gnädige Frau«, rief ich und wollte ihr sagen, dass ich mich zwar nicht frei von Schuld wisse, Sie aber, was geschehen, mitverschuldet habe. Sie ließ mich aber nicht zu Wort kommen. »Nennen Sie mich mit meinem Mädchennamen, nicht gnädige Frau«, sagte sie. »Solange mein Mann lebte, musste ich mir diese Anrede gefallen lassen, die mir doch nicht zukam. Ich war nur die barmherzige Schwester meines guten Mannes, nicht sein Weib. Und noch etwas freilich, sein Modell, das er vergötterte, anbetete, dessen Schönheit zu preisen er nicht müde wurde. Anfangs machte mir das Vergnügen, bald aber langweilte mich's. Und dass er mich in 100 Stellungen und Lagen zeichnete, erschien mir vollends als eine unausstehliche Frone. Aber was sollte ich machen? Es war seine einzige Freude, und die durfte ich ihm nicht stören. Er war ein so edler, lieber Mensch, weit besser als Sie. Und doch fühlte ich mich wie erlöst, als er endlich seine Leiden erlegen war. »Abigail«, sagte ich, »es ist mir lieb, dass ich es einmal vom Herzen wälzen kann, was mich so lange bedrückt hat.« Und nun sagte ich ihr alles, meinen Kummer über ihre Kälte, die getäuschte Hoffnung, während des langen Feldzugs werde das Band von ihrem Herzen sprengen, und dass ich endlich verzweifelt sei, jemals das Eis um ihre Brust zu schmelzen. »Oh«, sagte sie mit einem leisen Zittern in der Stimme, »Sie stellen das sehr zu Ihrem Vorteil dar, mein schöner Herr. Wenn Sie mich wirklich geliebt hätten, wäre Ihnen die Geduld nicht ausgegangen, darauf zu warten, dass ich, da ich die Liebe erst mühsam buchstabieren musste, endlich bis zum Z gelangte, nachdem ich doch einmal A gesagt hatte. Aber sobald Sie im Felde waren, hörte ich auf, für Sie zu existieren.« »Wie können Sie das sagen? Alle Briefe, die ich Ihnen schrieb?« »Ich habe nicht einen einzigen bekommen.« Wir starrten einander an. Jedem von uns drängte sich derselbe Gedanke auf, dass die Mutter meine Briefe unterschlagen habe. Aber keins brachte das über die Lippen. »Je nun«, sagte sie endlich, »was hilft's, sich über verlorene Dinge den Kopf oder gar das Herz zu zerbrechen? Sie haben einen hinlänglichen Ersatz gefunden, und auch ich hätte es viel schlimmer haben können. Am Ende wären wir zwei nicht einmal glücklich miteinander geworden. Ich gestehe Ihnen ehrlich, ich weiß noch immer nicht, ob ich im Grunde gut oder schlecht bin. Vielleicht bin ich keins von beiden. Vielleicht denkt die Natur, wenn sie einen Menschen besonders schön geschaffen hat, sie habe nun genug für ihn getan und brauche ihm weiter nichts ins Leben mitzugeben. Mein Mann, der ein Kunstenthusiast war, verlangte auch nicht mehr. Sie aber, ich glaube, es hätte sie bald gelangweilt, meine schönen Schultern und Arme anzugaffen. Damit schlug sie den schwarzen Schleier zurück und lag hingegossen in der reizenden Haltung, mit einem ernsten Blick an sich selbst herunterschauend, aber ohne Eitelkeit, nur wie man ein Bild betrachtet. Sie war in der Tat noch schöner geworden, mit der größeren Reife, die blassen Arme ein wenig voller, und auch jetzt nur oben an der Achsel mit einem schmalen Band umschlungen, das alle Augenblicke herabzurutschen drohte, worauf sie es ruhig wieder in die Höhe schob. Ich sah wieder die drei kleinen Narben am linken Oberarm, und wieder kam mir das Gelüst, meine Lippen darauf zu drücken und von den glatten, weichen Schlangen ihrer Arme meinen Hals umstrickt zu fühlen. Endlich, als würde sie durch meine zudringlich prüfenden Blicke belästigt, nahm sie die Falten des Schleiers über ihrer Brust wieder zusammen und stand auf. »Diese Sträußchen nehme ich zum Andenken mit«, sagte sie. »Ihr habt viel schönere Blumen als wir. Auch duften sie, was unsere nicht tun.« Sie zog eine Hand voll Immortellen hervor, die sie in tiefem Ausschnitt ihres schwarzen Sammetkleides getragen hatte. »Wollen Sie sie haben? Auch zum Andenken? Wozu soll ich mich auch sonst putzen, als für einen guten Freund? So gut wird's mir nicht alle Tage.« »Abigail«, rief ich, jetzt vollends hingerissen, da sie in ihrer ganzen Schönheit am mondbeschienenen Fenster vor mir stand, das blonde Haar unter dem Schleier vorleuchtend. »Soll dies unser letztes Begegnen gewesen sein? Sie sind wieder frei, und ich so einsam wie Sie, und dass wir nicht früher zusammenkommen konnten. Wir haben jetzt eingesehen, dass es nicht unsere Schuld war. Liebe Abigail, können Sie sich, kannst du dich jetzt noch entschließen, mein Weib zu werden?« Ich stürzte auf sie zu und wollte sie in meine Arme ziehen. Sie trat aber einen großen Schritt zurück und streckte beide Hände abwehrend gegen mich aus. »Nein, mein schöner Herr«, sagte sie, und ein kühler, spöttischer Ausdruck des weißen Gesichts schlug meine Wallung nieder. »Machen wir keine Dummheit. Sie haben mich darum gebracht, zu erfahren, wie das Leben an der Seite eines geliebten Menschen sein könnte. Das holt man nie wieder nach. Sie würden beständig Vergleiche anstellen zwischen mir und der guten kleinen Frau, die Sie so glücklich gemacht hat und so ganz anders war als ich. Oder können Sie leugnen, dass Sie glauben, eine bessere Frau habe nie ein Mensch besessen? Nun, und ich, auch wenn ich gewünscht hätte, mein Mann möchte 30 Jahre jünger gewesen sein, wie er mich angebetet, wird mich niemand mehr anbeten. Also einen Strich darunter und ohne Winseln und Wehklagen. Aber ich sehe es Ihnen an. Sie sind jetzt sehr verliebt in mich. Nun, und warum sollte ich Sie verschmachten lassen? Ich bin ja jetzt ganz unabhängig und kann über meine Person nach Belieben verfügen. Wenn man's einmal verscherzt hat, sich am Glück satt zu trinken, warum soll man verschmähen, einmal davon zu nippen, um sich wenigstens eine kurze Illusion von Glück zu verschaffen, zumal in einer so schwülen Nacht, wo ein armes Menschenkind eine Erfrischung wohl brauchen kann? Ich kann nicht beschreiben, wie wunderlich diese Worte auf mich wirkten. Dies Gemisch von Schwermut und Leichtfertigkeit, von Resignation und Genusssucht war mir so fremd an dem einst so spröden und kühlen Wesen, dass ich mich erst eine Weile fassen musste, ehe ich etwas gewiss sehr Einfältiges erwidern konnte. Ich hörte sie auch leise lachen. »Sie wundern sich, dass ich trotz meiner puritanischen Erziehung so wenig prüde bin? Nun, das vergeht einem mit den Jahren. Der dunkle Grund dringt immer mehr herauf. Vor Wut und Gram über ein verlorenes Leben könnte selbst ein Engel von einem keuschen Weibe zu einer Teufelin werden. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich dränge mich Ihnen nicht auf. Ich sagte es ja schon, ein armer Revenant darf nicht große Ansprüche machen. Also leben Sie wohl und gute Nacht.« Sie hatte das mit so eigentümlich gedämpfter Stimme, wie ergeben in ein trauriges Schicksal gesprochen, dass mein ganzes Herz ihr wieder entgegenschlug. Ich streckte den Arm aus, sie an meine Brust zu ziehen, aber wieder trat sie zurück. »Nicht hier«, flüsterte sie. »Was würden die Leute im Hause von mir denken, wenn ich morgen früh die Treppe hinunterginge? Begleiten Sie mich in meine Wohnung, da sind wir ungestört, und kein Hahn kräht danach, wenn ich mir Gesellschaft einlade. Wollen Sie? Nun, so kommen Sie, und lassen Sie uns keine Zeit mehr verlieren. Die Stunden eilen, und das Glück enteilt mit Ihnen.« Sie wandte sich nach der Türe, und ich sah wieder mit Entzücken ihren leichten, schwebenden Gang, der unhörbar über den Teppich glitt. All meine Sinne fieberten, als ich ihr folgte, die Treppe hinab, wo das Gas jetzt ausgelöscht war, zu dem unverschlossenen Hause hinaus. Draußen wollte ich mich ihres Armes bemächtigen. Sie schüttelte aber stumm den Kopf und ging ruhig ihres Weges, doch so dicht neben mir, dass, wenn sie sich zu mir wandte, der kühle Hauch ihres Mundes mich berührte. Das geschah nicht oft. Meist sah ich nur ihr Profil, und wieder fiel mir der durstige, lechzende Ausdruck ihres Mundes auf, halb geöffnet, dass die Zähne vorschimmerten, die Oberlippe ein wenig vorgestreckt. Sie hatte den Kopf in den Nacken geworfen, das Haar war aufgegangen und floss unter dem Schleier über ihren Rücken. Die nackten Arme lagen übereinander geschlagen unter der entblößten Brust, die sie dem Nachtwind preisgab. »Friert dich nicht?« sagte ich. Sie schüttelte nur wieder den Kopf. Dann warf sie mir plötzlich einen argwöhnisch lauernden Seitenblick zu. »Du genierst dich, so mit mir über die Straße zu gehen«, sagte sie. »Aber sei unbesorgt, ich kompromittiere dich nicht.« Auch wenn uns jemand begegnete, er würde nicht denken, ich führte dich jetzt zu einer Schäferstunde. Ich habe einen sehr guten Ruf. Niemand würde wagen, ihn anzutasten. Man weiß, dass ich ganz ehrbar und abgeschieden wohne und keinen Mann über meine Schwelle lasse, außer dem alten Gärtner, der mir meine Blumen in Ordnung hält. Auch komme ich gar nicht an die Luft. Was hätte ich auch draußen zu suchen? Heute habe ich eine Ausnahme gemacht, um deinetwillen. En revient toujours, à ce premier amour. Aber das habe ich dir ja schon einmal gesagt. Ja, siehst du, man wird eintönig, wenn man liebt. Was liegt daran? Du wirst mich darum nicht verachten. In diesem Augenblick kam uns ein verspäteter Nachtschwärmer entgegen. Er ging aber an uns vorbei, als sehe er nur mich, nicht das schöne, seltsam gekleidete Weib an meiner Seite, dessen prachtvolle Schultern unter dem schwarzen Schleier sichtbar genug hervorschimmerten. Ich hörte sie leise lachen. »Hab ich dir's nicht gesagt? Der werte Herr war nur so diskret, um mich nicht verlegen zu machen. Meinetwegen könnte er dieses Zartgefühl sparen. Was kümmert mich mein Ruf? Wen geht es etwas an, wenn ich einem alten Freunde, obwohl er's nicht um mich verdient hat, etwas zuliebe tun will?« Während sie sprach, eilte sie so rasch vorwärts, immer so lautlos, als ginge sie auf nackten Füßen, dass ich kaum Schritt mit ihr halten konnte. So kamen wir vors Tor. Diese Gegend war mir unbekannt. Einige ärmliche Häuser, in denen Arbeiter wohnen mochten, standen rechts und links von der staubigen, mit Pappeln bepflanzten Chaussee, und endlich hörte jede Spur einer Ansiedlung auf. Der Mond war hinter eine helle Wolkenschicht gegangen. Ein stärkerer Wind hatte sich aufgemacht und sauste durch die Wipfel über uns. »Sind wir bald am Ziel?« fragte ich, da ein unheimliches Gefühl mehr und mehr meine Brust beengte. »Bald«, flüsterte sie. »Du siehst schon die Mauer meines Gartens, dort zur Linken. Meine Wohnung liegt mitten darin. Bist du aber müde? Willst du umkehren?« Statt aller Antwort suchte ich sie an mich zu ziehen. Ich fühlte ein brennendes Verlangen, sie auf den weißen Hals zu küssen. Aber wieder entwand sie sich mir und sagte, »Warte nur, was du wünschest, wird dir früh genug.« »Und da sind wir schon. Du wirst dich wundern, wie hübsch ich wohne.« Wir standen vor einem breiten, eisernen Gitter, das den Eingang in einen weiten Garten verschloss. Von den Anlagen sah man nichts als eine Allee, die geradeaus sich weit in den Hintergrund erstreckte, aus zypressenartigen Taxussträuchern und Thujabäumchen gebildet, zwischen denen hier und da ein Marmorbild vorleuchtete. Am äußersten Ende ragte ein einstöckiger Bau in die Höhe mit einem halbrunden Dach. Das musste die Villa sein. Es lag aber ein so bleicher Nebelduft über allem, dass man in solcher Entfernung nichts genau unterscheiden konnte. »Willst du nicht aufschließen?« fragte ich. »Die Nacht vergeht.« »Oh, sie ist noch lang genug«, antwortete sie leise mit einem höhnischen Ton. »Und ich habe den Schlüssel vergessen. Was fangen wir nun an?« »Da ist eine Klingel neben der Pforte«, sagte ich. »Sie wird den Gärtner wecken, wenn der schon schlafen sollte.« »Und da steh dich nicht, die Glocke zu ziehen. Niemand darf wissen, dass ich dich bei mir einlasse. Der alte Mann am wenigsten. Er würde mich verachten und meine Blume nicht mehr begießen. Aber wir brauchen auch niemand. Wenn wir uns nur ein wenig schmiegen, geht es auch so.« Indem sie das sagte, sah ich, wie sie durch den Zwischenraum zweier Eisenstäbe hindurchglitt, so leicht, als wäre statt der üppigen Frauengestalt eine Wolke hineingeschwebt. Nun stand sie drüben, jetzt wieder im hellen Mondschein, und nickte mir zu. »Wer mich lieb hat, Folge mir nach, rief sie, wieder mit ihrem schadenfrohen Lachen. Zugleich aber leuchtete mir nun ihre reife Schönheit voll entgegen, dass ich vor Sehnsucht und Ungeduld aus der Haut zu fahren dachte. »Spiele nicht so grausam mit mir«, rief ich. »Du siehst wohl, auf diesem Wege kann ich nicht zu dir kommen. Hast du mich so weit gelockt, so vollende nun dein gutes Werk. Hol den Schlüssel und lass mich ein.« »Das könnte dem Herrn wohl gefallen«, höhnte sie durch das Gitter, und ihre Augen blitzten mich an. Und morgen früh, wenn die Hähne krähen, ginge ihr auf und davon und ließe mich einsame Witwe ohne alle Gewissensbisse zurück. Denn ich bin nur schön bei Nacht. Wenn die Sonne scheint, darf ich mich nicht sehen lassen. Nein, schöner Herr, es war mir nur, um ein sicheres Geleit zu tun, da eine tugendsame Frau um Mitternacht nicht gern allein auf der Straße betroffen wird. Und nun bedanke ich mich für den Ritterdienst und wünsche dem Herrn Major, oder was er sonst sein mag, eine glückliche Reise. Sie machte einen tiefen Knicks, wobei sich die reizende Gestalt verführerischer als je darstellte, und wandte sich dann langsam ab, um die Allee hinaufzuschreiten. »Abigail«, rief ich außer mir, »ist es möglich? So unmenschlich kannst du mich behandeln, mir erst alle Himmel offen zeigen und mich dann erbarmungslos in die schadenfrohe Hölle stürzen? Wenn ich es verscherzt habe, dich je die meine zu nennen, stoß mich wenigstens nicht ohne jeden Trost von dir. Gib mir einen Tropfen Liebe zu kosten, dass ich meine durstige Seele damit beschwichtige. Nur einen Kuss, Abigail, aber nicht wie damals, als ein Herz nicht auf deinen Lippen war, sondern wie man einen Freund küsst, dem man ein schweres Vergehen verziehen hat.« Sie war stehen geblieben und drehte sich ruhig wieder nach mir um. »Wenn dem Herrn mit so wenig gedient ist?« »Abigail ist nicht grausam, obwohl das Leben ihr selbst grausam mitgespielt hat. Und überdies hätte ich auch wohl einmal Lust zu küssen, wozu ich mein Lebtag nicht recht gekommen bin.« Sie kehrte um und trat wieder dicht an das Gitter heran. Mit den beiden glatten weißen Armen griff sie durch die Stäbe hindurch und zog meinen Kopf rasch an ihr Gesicht heran. Ganz nahe sah ich ihre großen, grauen Augen, die auch jetzt ohne Liebe und ohne Hass in kaltem Glanze strahlten. Dann fühlte ich, wie ihr Mund sich auf den meinen presste, und ein seltsamer Schauer, halb Angst, halb Seligkeit, rann mir durch das Blut. Ihre Lippen waren kalt, aber ihr Atem glühte mich an, und mir war, als sauge sie mir die Seele aus dem Leibe. Vor meinen Augen wurde es schwarz. Der Atem verging mir. Ich suchte angstvoll, mich loszumachen, aber ihr kühler, weicher Mund blieb fest auf meinen gedrückt. Ich strebte danach, mich der Umstrickung ihrer Arme zu entwinden. Die weichen Schlangen umschnürten meinen Rücken wie stählerne Reifen. Und wo war die Kraft meiner Arme geblieben? Wie wenn das Mark in ihnen durch jenen Kuss aufgezehrt würde, sanken sie kraftlos herab. Der Todesschweiß trat mir auf die Stirn. Wie ein halb ohnmächtiger armer Sünder, der die Folter erleidet, hing ich an dem Gitter. Ich wollte schreien, und kein Ton durchbrach den so fest verschlossenen Mund. Die Gedanken rasten mir durchs Hirn, wie bei einem ins tiefe Meer versinkenden. Noch zwei Augenblicke in dieser Qual, und es war um mich geschehen. Da brach ein Schall wie das Klatschen einer Peitsche in die grauenhafte Stille hinein. Sogleich löste sich der Mund drüben von dem meinigen. Ein helles Gelächter erscholl zwischen den Stäben, ich verlor die Besinnung und brach zusammen. Als ich wieder zu mir kam, sah ich meinen Freund, den Doktor, neben mir knien, beschäftigt, mir mit irgendeiner Essenz, die aus seiner Hausapotheke geholt, Stirn und Schläfe zu reiben. Sein Wagen stand dicht dabei in der Allee. Ich begriff, dass ich seinem Kutscher die Erlösung von dem Gespenst zu verdanken hatte, da das Knallen der Peitsche es verscheuchte. »Was, Teufel, alter Freund, hast du hier draußen am Friedhof in der Geisterstunde zu suchen?« rief der Arzt, als ich mich ein wenig ermuntert hatte und, von ihm unterstützt, dem Wagen zuwanken konnte. »Du zitterst an allen Gliedern, deine Lippe blutet. Wenn du geglaubt hast, dass es eine passende Nachkur nach Wildbad sein möchte, hier im Nachttau auf der kalten Erde zu schlafen, so bist du in einem großen Irrtum.« Nicht um die Welt hätte ich's übers Herz gebracht, ihm den wahren Zusammenhang mitzuteilen. Der feurige Wein habe mich noch so spät umhergetrieben, sagte ich, und so sah ich zuletzt dort am Gitter, wo ich einen Augenblick hätte rasten wollen, von einem Schwindel überrascht und zu Boden geworfen worden. Das klang nicht unwahrscheinlich. Auch verfiel ich, nachdem mein hilfreicher Freund mich in meinem Gasthofsbette zur Ruhe gebracht, sofort in einen tiefen, gesunden Schlaf, den niemand ängstlich zu bewachen brauchte. Als ich am späten Morgen aufstand, durch den Besuch des Doktors ermuntert, schien jede Spur des unheimlichen Nachtbesuches verschwunden. Dennoch war ich durchaus nicht so tapfer, wie es einem Soldaten geziemte und wie Sie, mein gnädiges Fräulein, es mir gütigst zugetraut haben. Als der Abend kam, den Tag hatte ich in beklommenem Brüten auf meinem Zimmer zugebracht, schrieb ich ein Billett an den Freund, ich müsse noch mit dem Nachtzuge abreisen. Auch jetzt gestand ich den wahren Grund nicht ein. Ein Arzt, ein Skeptiker von Beruf, wie hätte ich denken können, dass er meinem Bericht Glauben geschenkt hätte? Muss ich nicht fürchten, dass ich selbst Ihnen, verehrte Freunde, entweder als ein sonderbarer Schwärmer oder als ein fabulierender Phantast erscheine, der diese Geschichte sich aus den Fingern gesogen, um sein Pfand nicht hergeben zu müssen? Wir waren alle verstummt. Auch das Fräulein schwieg eine Weile und sah nach der Zimmerdecke, an der der runde Lichtschein der Lampe spielte. Endlich sagte sie, »Wenn ich ehrlich sein soll? Aber ich darf Sie nicht dadurch verstimmen, lieber Herr Oberst. Ihre ganze Spukgeschichte halte ich nur für einen starken, ungewöhnlich hellen und zusammenhängenden Traum, den Sie geträumt haben. Der Portier des Hotels kann Ihnen nicht als Zeuge dienen, da er geschlafen haben soll, als zuerst die Frau und dann Sie selbst die Treppe betraten. Übrigens, wenn wirklich der Wein dies ganze Abenteuer in Ihrem Kopfe gedichtet haben sollte, auch diesmal wäre im Weine Wahrheit gewesen. Ihr Gefühl für die verlassene Geliebte und die Nemesis, die sich Ihnen durch die entsetzliche Umarmung des Alps offenbart hätte.« »Ich war auf diese Erklärung gefasst«, sagte der Oberst und sah still vor sich hin. »Aber was sagen Sie zu Träumen, die in der Wirklichkeit sichtbare Spuren zurücklassen? Als ich am Morgen an meinen Tisch trat, war der Strauß von Rosen und Jasmin aus dem Glase verschwunden. Auf dem Sofa aber lag ein dürres Sträußchen verblichener Immortellen.« Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im April 2025.